WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch zu einer neuen Talkwoche, die diese Woche ein bisschen anders ist als sonst. Wir sind 3 Tage im Fernsehen und im Radio und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag nicht im Fernsehen wegen Karneval, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live zu hören. Heute, wie immer, montags freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Marcel und der ist 45. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Marcel hier. Ja, schönen guten Morgen. Marcel, um was geht's? Ja, ich wollte mich mal gemeinsam mit einem auch traurigen Thema. Also mir wurde vor 14 Tagen durch meine Onkologin gesagt, dass ich leider nur noch ein halbes Jahr zu leben habe. Und das kam natürlich nun ganz schön Knall auf Fall. Und nur um kurz die Geschichte zu erzählen, ich habe letztes Jahr im Frühjahr die ganz normale Untersuchung gemacht und da war alles in Ordnung und keinerlei Probleme. Und im Sommer, im Spätsommer merkte ich dann, dass ich immer mehr Bauchschmerzen kriege. Ich habe erst gedacht, Mensch, das ist ein Magengeschwür wegen Ärger oder Stress. Bin zum Arzt und dann hieß es, nee, da ist irgendwie was Großes drin, was nicht gut aussieht und das muss raus. Ja. Es wurde alles untersucht und stellte sich heraus, es handelte sich um einen bösartigen Darmtumor, der auch schon bis in die Leber metastasiert ist. Und da im Krankenhaus, da ich selber lange im Rettungsdienst gearbeitet habe und das auch ein kleines Krankenhaus ist, das ich gut kenne, auch die Ärzte, da habe ich sogar meine Ausbildung gemacht, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich so die Wahrheit wissen, wie läuft die Zukunft ab, welche Erwartungen habe ich, und da wurde mir gesagt, naja, wir haben soweit eigentlich gut operiert, 3 bis 5 Jahre kannst du gut rechnen. Ja. Damit habe ich mich auch abgefunden und auch mit meiner Familie drüber gesprochen. Also 3 bis 5 Jahre kannst du gut rechnen, noch zu leben. So meinten die das? Ja. Aha. Also weil auch eben die Metastasen schon bis in den Leber sind. Ja. Und gut, damit habe ich mich eigentlich soweit abgefunden und die Familie ist auch informiert. Mit dem darüber gesprochen, natürlich ist das auch schon eine unschöne Diagnose. Natürlich. Dann bin ich in die Chemotherapie gegangen und dann vor 4 Wochen stellte sich dann eben fest, ich wurde immer gelber und immer gelber, also Richtung Briefkasten schon fast. Oh. Und dann sagte mir die Onkologin, wir müssen die ganze Geschichte abbrechen. Die Leber beginnt die Versorgung einzustellen, beziehungsweise sie hört auf zu arbeiten. Und auch mit ihr habe ich abgesprochen, ich möchte, wenn denn, die knallharte Wahrheit wissen. Und da sagte sie mir, ja, ein halbes Jahr ist noch Zeit. Und das war natürlich der Hammer. Wenn man da vor einem Arzt sitzt, so wie du, vor der Ärztin, und die sagt sowas, was sagt man dann darauf? Was hast du gesagt? Ich habe mich geärgert. Du hast dich geärgert? Ja, weil aus den 3 bis 5 Jahren dann auf einmal nur noch so ein kurzer Zeitraum geworden ist. Und ich war erstmal unheimlich wütend, nicht auf die Ärztin, sondern auf das Schicksal. Ja, ganz genau, weil ich wirklich mich mit dieser Geschichte so weit abgefunden habe. Aber dann sagte sie mir, wir können mit der Chemotherapie, sagt sie, das würde die ganze Sache noch mehr beschleunigen, weil das ja auch pures Gift ist, was man da bekommt. Ja, genau. Wie ist denn dein Gefühlszustand, also dein körperlicher Zustand im Moment? Wie fühlst du dich? Ja, man ist unheimlich viel müde. Ja. Und die Schmerzen, die sind doch sehr stark, sodass ich sehr starke Morphiumpräparate nehmen muss, um auch über den Tag zu kommen. Und was für mich auch wichtig gewesen ist, zu erfahren, wie wird das nun ablaufen, weil nüchtern bin ich ja die Sache schon rangegangen, weil ich auch durch die Arbeit im Rettungsdienst habe ich auch vieles erlebt. Ich meine, du hast ja nun wirklich viele Erfahrungen schon gemacht mit sehr kranken Menschen und Krankenhausbetrieb. Und Ja, und dann sagte sie, das wird so, der Körper vergiftet nach und nach und irgendwann auch das Gehirn, also das mit dem Schlafen wird immer mehr werden und irgendwann wird man nur noch schlafen und also sagt sie, eigentlich ist das die positive Nachricht darin, es wird keine Quälerei sein, sondern man schläft sich dahin, ne? Man schläft sich in den Tod hinein. Ja, bloß, wie gesagt, ich habe eine Tochter, die wird 18, mein Sohn ist 12. Mhm. Und die hast du für dich jetzt, Entscheidungen getroffen, wie die letzten Wochen ablaufen werden? Sprich, möchtest du zu Hause bleiben? Möchtest du in ein Hospiz oder auf eine Palliativstation? Also solange es möglich ist, möchte ich eigentlich zu Hause bleiben. Ja. Weil das ist immer noch das Gefühl, natürlich, wenn du zu Hause bist, von deinen Lieben umgeben. Aber ich habe mir dann schon die Offerte offen gelassen, dass wenn es zum Schluss, da sagte auch die Ärzte, das würde man selber nicht mehr so wahrnehmen, dass es dann die letzten Tage vielleicht ganz schlimm würde, dann würde ich, ist auch mit den Ärzten so eingesprochen, mich abgesprochen und ins Krankenhaus einliefern lassen. Mhm. Um auch die Belastung von der Familie zu nehmen. Ja. Was sagt deine Frau zu der Situation? Ja, die kann damit ganz, ganz schlecht umgehen. Die lässt es auch nicht richtig an sich rankommen. Aber du hast ja auch jetzt die klare Wahrheit gesagt. Alle wissen bei uns Bescheid. Alle wissen Bescheid. Gut. Ja, und das Problem ist, sie lässt es nicht an sich rankommen. Sicher hat sie ja auch Angst, was passiert und was wird danach sein. Und einerseits wird natürlich dann auch verlangt, du sollst dann deine Sachen ordnen und alles in Ordnung bringen. Mhm. Das ist was, wo ich unheimliches Widerstreben habe. Was meinst du mit genau, du sollst deine Sachen ordnen? Naja, alles ordnen, was vielleicht für danach noch wichtig ist. Also gar nicht mal sämtliche Papiere, sondern wo sind noch Sachen zu klären, ob es Bank ist oder andere Geschichten. Und das ist momentan eine Sache, die ich nicht an mich ranlassen kann, weil das dann für mich wieder zu sehr greifbar wird. Also das schiebe ich dann wieder von mir. Wie verbringst du denn im Moment deine Tage mit diesem Wissen? Ja, erstmal die ersten Tage war es, dass man unheimlich viel nachdenkt. Man irgendwo fragt man sich auch erstmal dieses Warum, aber das, da ich überhaupt nicht irgendwo gläubig bin oder mit der Sachen was zu tun habe, so kann ich mir da auch keinen Trost holen, sondern erstmal fragt man sich, warum. Du hast selber Leben gerettet und hast keinem was getan. Ja. Verspürst du Wut auch? Ja, auf diese verdammte Scheißkrankheit, weil der Witz ist ja auch, ab 47 ist die Darmvorsorge kostenlos oder wird überdommen von den Krankenkassen. Mhm. Ich nehme auch, hätte auch sämtliche Vorsorgeuntersuchungen in Kauf genommen. Mhm. Ich wäre da noch nicht reingerutscht mit 44 und 45. Und also im Moment ist es ein Zustand des Haderns noch mit deiner Situation. Und du bist wütend, du kannst es nicht verstehen, du magst gar nicht die letzten Dinge regeln. Das heißt, du lebst so in den Tag hinein im Moment. Ja, und die ganz große Wut ist, das ist eigentlich auch das, wo erstmal will ich alle Männer ansprechen und auch Frauen, nehmt das wahr, diese verdammten Vorsorgeuntersuchungen. Mhm. Und das ist so verdammt wichtig, weil bei mir hat sich das ja nur gezeigt, ich hätte es gemacht, aber es ist zu spät, aber man soll da schon drauf achten. Ja. Was mich so unheimlich wütend macht, ist da unser Staat, weil Schuld. Doch insofern gebe ich denen auch Schuld. Ich bin aus dem Rettungsdienst gesundheitlich schon länger raus wegen Wirbelsäulenschädigung. Mhm. So, bin dann in den letzten Jahren, und weil du willst dann auch nicht zu Hause sitzen, und habe dann immer mal so auf 400-Euro-Basis, weil Arbeitslosengeld läuft ja dann aus. Hartz IV stand mir nicht zu, weil meine Frau irgendwie bei 20 Euro zu viel verdient. Warum Wut auf den Staat? Weil ich jetzt einen Antrag gestellt habe auf Erwerbsunfähigkeitsrente und ich bekomme nichts, weil ich, und das wurde mir vorher nicht gesagt, in den letzten 2 Jahren keine 24 Monate am Stück pflichtversichert gearbeitet habe. So Marcel, das kann ich natürlich gut verstehen, dass man da wütend ist. Aber ich möchte jetzt gerne mal deine Aufmerksamkeit davon wegdrängen. Das ist ärgerlich, aber das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Das ist richtig. Ich finde, du musst jetzt sehen, dass du mit dir und deinem Leben ins Reine kommst. Da ärgert es, da darf kein Ärger sein auf den Staat. Das ist jetzt im Angesicht des Todes ist das dann nebensächlich. Und da ist meine Angst, ich habe ja die Medikamente hier alle stehen, dass ich hatte heute Nachmittag auch wieder so eine Phase, weil denn die Schmerzen wieder so doll eingesetzt haben. Ja. Und dann habe ich dieses Paket Morphium in der Hand und dann bin ich auch überlegen, Mensch, das sind 90 Tabletten. Nimmst du die jetzt alle auf einmal runterkriegen, würde ich sie auf jeden Fall und dann wäre die Scheiße beendet. Ich glaube, so wie ich dich einschätze, du wirst das nicht machen. Sieh zu, dass du mit deiner Familie noch viele gute Stunden verlebst mit deiner Frau. Nutze die Zeit, die du jetzt hast, sofern das irgend möglich ist, mit schönen Dingen. Und lass dir die Zeit nicht vergiften mit Ärger und Wut auf Dinge, die nicht mehr zu ändern sind. Ja, bloß mein Problem ist ja dann auch, ich sehe das ja, die Kinder, wie auch die leiden. Ich merke das, gut, mein Sohn ist in der Schule, ist es schlechter geworden. Mhm. Bloß es bringt nichts, wenn ich meiner Tochter die Wahrheit gesagt hätte, dann hätte es mein Sohn so oder so erfahren. Nein, das ist auch richtig, dass alle die Wahrheit jetzt wissen. Und wir weinen viel zusammen. Genau. Und wie gesagt, das große Problem ist nun, dass meine Frau das so verdrängt und ich komme nicht an sie ran. Ja. Dass ich sage, Mensch, pass auf. Das macht dir natürlich auch noch zu schaffen, das ist mir schon klar. Wenn du dir Sorgen um deine Frau machst, dass die das nicht verkraften kann, nicht annehmen kann. Marcel, also mein Tipp ist wirklich, sich so intensiv wie möglich mit der Familie zu beschäftigen. Viel zu reden, viel zu erklären, damit man hinterher sagen kann, wir haben die Zeit, die wir noch hatten, wirklich gut genutzt. Wie du mit deiner Frau vielleicht umgehen kannst oder was da der richtige Weg wäre. Deshalb rufen wir dich jetzt nochmal zurück. Das heißt, meine Psychologin wird das machen im Hintergrund, ja. Die Christina. Ja. Ja? Das wäre toll. So, dann wünsche ich dir für das, was du jetzt an Zeit noch hast, lieber Marcel, ja. Von Herzen alles Gute. Danke. Ich wünsche dir schöne und glückliche Zeiten mit deiner Frau und deinen Kindern. Gut. Und ich wünsche dir, dass du so wenig leiden musst wie nur irgend möglich. Gut. Von Herzen alles Gute und wir melden uns gleich, Marcel. Ja, und wie gesagt, ich bin treuer Hörer und Zuschauer deiner Sendung und wie gesagt, solange ich kann und so es geht, nachts bin ich sowieso mehr wach, wie ich schlaf, gucke ich mir das an. Das freut mich sehr, vielen Dank, sehr nett von dir. Und ich darf ja dann deine Psychologin auch vielleicht um ein Bild von dir bitten. Natürlich, sehr gerne. Weil meine Tochter manchmal mir gemeinsam guckt und die ist auch so begeistert. Schicken wir heute Nacht noch los. Das ist lieb, vielen Dank. Marcel, du kriegst auch, wir melden uns gleich. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Ihr könnt uns gerne hier live anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Zum Beispiel hat Anthony auch angerufen. 28, guten Morgen. Guten Morgen. Anthony. Ja. Um was geht's? Ja, ich stecke da in so einer ziemlichen Zwickmühle. Ja. Ich bin alleinerziehender Vater seit 2009. Meine Frau ist damals an Krebs verstorben. Und ich habe mich dann so ein knappes Jahr darauf auf meine damals beste Freundin eingelassen. Hatten dann auch jetzt bis November letzten Jahres eine Beziehung. Und das, im Endeffekt am Ende war es halt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, dass sie sich so intensiv meinen Sohn hat einlassen können, wie ich es mir halt vorgestellt habe. Ja. Habe mich deswegen von ihr getrennt. Und sie will mich halt gerne zurückhaben. Weil sie mich sehr liebt. Jetzt stecke ich halt in dieser Zwickmühle, wir haben noch Sex miteinander. Ja. Und ich weiß halt nicht, ob es noch Liebe ist, die ich für sie empfinde, oder ob es einfach nur der sehr gute Sex ist, den wir haben. Ja. Und noch hinzu kommt halt, dass meine Familie sie wohl überhaupt nicht leiden kann. Ach so, die kann die nicht leiden. Ich dachte jetzt, die Familie würde sie sehr gut leiden können. Nee, die können die überhaupt nicht leiden, nee. Warum nicht? Das war schon vom ersten Tag an, wo wir zusammen waren eigentlich, dass wir sie nicht leiden konnten. Erklär mir noch mal ein bisschen genauer, warum du auf Abstand jetzt von ihr zu ihr gegangen bist. Wie gesagt, wir hatten eine dreieinhalb Jahre eine Beziehung jetzt. Und es war dann halt einfach so eine Situation von wegen, wenn der Kleine mal auf der Couch mit zu uns wollte kuscheln, dann war sie schon direkt irgendwie so ein bisschen mies gelaunt. Mhm. Und wenn ich gesagt habe, ich gehe jetzt mal gehe mit dem kurz auf den Spielplatz, von wegen, es kam kein einziges Mal von mir, ach ja, ich komme mit nach draußen, wo dann einfach so Situationen sind, wo man eigentlich dann als Familie sagt, ja klar, wir gehen gemeinsam auf den Spielplatz oder in den Garten oder sowas, wo sie dann einfach nicht mitgekommen ist und wo ich dann gesagt habe, so, hm. Glaubst du, dass sie letztendlich eifersüchtig auf den Kleinen ist? Weiß ich nicht. Glaub er nicht eigentlich. Aber das ist doch merkwürdig. Also wenn sie sich mit einem Mann einlässt, der ein Kind hat, dann ist das doch irgendwie ganz selbstverständlich, dass man sich mit dem Kind auch absolut beschäftigt und das Kind dann auch liebt. Das gehört ja dazu, zu dem Mann, zu dir. Ja, klar. Warum? Hatte ich mir eigentlich so auch erhofft, ne? Ja, ja. War das von Anfang an so, von Anfang an der Beziehung, dass sie da distanzierter war? Ja, also sie war schon zum Anfang distanzierter. Es ist dann immer ein bisschen besser geworden, so dass sie sich dann halt so ein bisschen mehr einlassen konnte, aber so quasi völlig diese Ersatzmutterrolle konnte sie eigentlich nie einnehmen. Ja. Wollte sie auch, glaube ich, gar nicht. Hat der Kleine das mitbekommen? Ja, doch. Der war, also in manchen Situationen war er dann schon echt enttäuscht, so. Ja. Das ist der Hauptgrund, weswegen du gesagt hast, nee, das geht nicht mehr mit uns beiden. Ja. Ja, kann ich verstehen. Würde mich auch sehr kränken. Wenn meine Freundin mein Kind nicht annehmen würde, wäre das nicht meine Freundin, muss ich so sagen. Mhm. Das, wenn dann im Doppelpack oder gar nicht. Genau. So, jetzt habt ihr noch Sex miteinander und sie will dich zurück oder sie will nach wie vor wieder einen Kontakt mit dir haben. Genau, und sie sagt halt, sie hat halt in der Zeit, wo wir getrennt sind, viel nachgedacht und dass sie auch wohl viel falsch gemacht hat und sie will jetzt quasi von mir eine zweite Chance haben, um mir zu beweisen, dass es halt nicht mehr so ist, wie es damals war. Genau, ich gehe davon aus, dass du mit ihr darüber gesprochen hast und ihr das auch so gesagt hast. Genau, wir haben echt viel darüber gesprochen. Wie hat sie das denn dann erklärt oder gerechtfertigt? Ja, also ihr Hauptgrund eigentlich war dafür, dass sie gesagt hat, von wegen, sie konnte oder wollte sich nicht so wirklich drauf einlassen, weil sie Angst hatte, wenn sie wirklich die Ersatzmutterrolle übernimmt, weil als alleinerziehender Vater hat man es echt nicht leicht. Also deswegen, ich bewundere jede alleinerziehende Mutter, dass sie damit fertig wird. Das ist echt nicht einfach und sie hat halt auch gemerkt, dass ich in manchen Situationen wirklich gestresst war und hat sie dann gesagt, von wegen, dass sie einfach Angst hatte, dass ich dann sehen würde, ah, okay, sie ist perfekte Mutter für ihn und ich hau einfach ab. Das ist aber eine verrückte Erklärung. Ja. Sie hat Angst, dass du abhaust, weil sie dann so eine tolle Mutter ist? Ja. Ist doch absurd. Ist doch absurd. Auch, ja. Völlig absurd. Das ist aber von hinten durch die Schulter in den Fuß geschossen oder sowas. Ja. Völlig absurd. Tja. Und nu? Was machen wir jetzt? Ja, ich hab keine Ahnung. Im Klartext, eigentlich willst du mit der nichts mehr zu tun haben, abgesehen von dem Sex. Ja, dessen bin ich mir nicht sicher, weil sie sagt wirklich, sie hat viel darüber nachgedacht. Ist die Frage, ob du bereit bist für eine zweite Chance? Ja, da ist das Problem dann von wegen, dass meine Familie ja schon gesagt hat, von wegen, wenn ich ihr die zweite Chance geben würde, dass sie quasi mit mir nichts mehr zu tun haben wollen. Naja, das ist immer so ein Gerede von Familien. Die Familie geht das gar nichts an, was du, mit welcher Frau du dich einlässt. Ich bin nur allerdings skeptisch. Wenn das 3 Jahre nicht funktioniert hat und sie das dann auch noch so komisch erklärt hat, bin ich sehr skeptisch, dass das nach 3 Jahren dann plötzlich funktionieren soll. Mhm. Wahrscheinlich hat ihr seltsames Verhalten ja eben auch sehr viel kaputt gemacht bei dir. Und die Frage ist, ob man das wieder reaktivieren kann. Ich würde an deiner Stelle mich mal zumindest für eine Weile gänzlich zurückziehen. Solange du diese komische Melange da mit Bekanntschaft und Sex und sie ist dann auch noch verliebt in dich, dann gibt es nie klare Verhältnisse. Geht mal ganz auseinander. Mal gucken, wie dir das bekommt und was du dann empfindest. Ob du überhaupt eine Sehnsucht hast nach dieser Frau. Ja, also, wenn sie jetzt schon nicht hier ist, ich habe schon so irgendwie so... Naja, sie interessiert dich sexuell, sagst du. Ja, also das ist ja gerade das, ne? Wo ich mir da nicht im Klaren bin, ist es halt, dass ich sie dann mal anschreibe, von wegen, weil ich dann weiß, okay, wenn sie Zeit hat, von wegen, dass sie vielleicht mal vorbeikommt, ne? Ja, du kannst doch endlich hineingucken und sagen, schreibe ich dir jetzt nur an, weil ich geil bin, um es mal plump auszudrücken. Oder schreibe ich dir an, weil ich mich nett mit der unterhalten möchte und gerne mit der zusammen bin. Das weiß man doch als Kerl. Hm. Naja, ich nicht so wirklich. Ja, aber so ungefähr die Richtung kann man doch in sich erahnen. Ich habe das Gefühl, nach dem, was du erzählt hast, dass es eher der Sex ist, der dich ja hinzieht. Mhm. Ja. Test es doch mal einfach für dich aus. Du kannst ja deinen Sex auch irgendwo anders holen. Mach mal einen Cut. lass mal ein paar Wochen, ein paar Monate vergehen. Wenn dann immer noch eine Sehnsucht da ist nach dieser Frau, kann man ja nochmal neu überlegen. Mhm. Ja? Ja, gut, dann lieber muss ich das vielleicht wirklich mal so machen. Würde ich mal probieren, ja. Vielleicht gibt das etwas mehr Erkenntnis für die ganze Sache. Ja, wünsche ich gutes Gelingen und viel Glück. Jo, danke schön. Antoni, tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 50 50. Diese Woche sind wir ausschließlich heute, morgen und Mittwoch im Fernsehen und Donnerstag und Freitag nicht. Dafür aber Donnerstag und Freitag im Radio bei 1 Live. Hier ist Nicole. Nicole ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Nicole. Hi, Domian. Hallo, Nicole. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein sehr großes Problem. Du musst mir auf jeden Fall weiterhelfen. Ich hoffe, wenn ich das kann. Aber erzähl erst mal, was los ist. Ja, also es geht darum, vor circa einer Woche wurde ich von meinen Eltern rausgeschmissen. Oje, warum? Ja, pass auf. Ich habe erfahren, dass ich adoptiert bin. Mhm. Und wir hatten halt immer so ein bisschen Stress und so. Aber da haben wir uns halt sehr heftig gestritten. Und dann hatte mein Vater, ja, ich sag halt, wie gesagt, immer noch Vater, weil das diese Angewohnheit ist. Wie lange warst du denn bei deinen Eltern, bei den Adoptiveltern? Seit ich bin da aufgewachsen. Also als Baby bist du direkt da hingekommen? Genau. Als ganz kleines Baby, als Säugling? Genau. Und wie hast du das rausbekommen, dass du Adoptivkind bist? Ja, das wollte ich dir gerade erzählen. Mhm, ja, leg los. Ja, wir hatten uns auf jeden Fall gestritten, mal wieder. Und dann hatte mein Vater, er war der Meinung, aus Wut wäre das gewesen, dass ich halt nicht die leibliche Tochter bin. Aber im Nachhinein hat er das dann abgestritten. Ich habe aber dann weiter drauf rumgehackt, bis meine Mutter mich dann gerufen hatte. Dann haben wir uns an einen Tisch gesetzt und dann haben die mir einfach knallhart ins Gesicht gesagt, ich bin nicht die leibliche Tochter, ich bin ja jetzt alt genug und ich bereite denen so oder so nur zu viele Probleme und könnte jetzt ausziehen. Oh, das ist ja krass. Ja. Und das ist in einem Wutausbruch gesagt worden. Schlimmer geht's ja gar nicht mehr. Ja, und dann wusste ich natürlich erstmal nicht wohin. Und dann bin ich erstmal zum Jugendamt und dann haben die mich in so eine Notunterkunft geschickt. Und da bist du jetzt im Moment auch noch? Genau, zurzeit bin ich halt hier. Was ist das, eine Notunterkunft? Beschreib mal, wer ist da, wie geht's dazu? Also die Erfahrungen, die ich jetzt derzeit gemacht habe, sind wirklich zum größten Teil nur kriminelle Jugendliche hier. Mhm. Mit sehr schlechter Vergangenheit, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ja. Und man kann circa 2 Wochen in dem, wo ich jetzt hier bin, bleiben. Und dann wird man automatisch in so ein Wohnheim vermittelt, mhm, vom Jugendamt. Hast du da im Moment ein eigenes Zimmer? Nee, ich teile es mit einem Mädchen, also mit einer Bewohnerin. Wie fühlst du dich da? Fremd. Ja. Ja, und auch nicht willkommen, weil man kriegt auch nur Abendbrot und mittags muss man halt zusehen. Also man kriegt nichts Warmes, nur morgens und abends, aber das auch ist halt nicht wirklich lecker. Und man kriegt Ich bin völlig baff über das Verhalten deiner Eltern. Du wächst 18 Jahre da auf, hast dein Zuhause und dann schmeißen die dich von heute auf morgen raus und du sitzt da in der Notunterkunft. Ja. Wie war denn das Verhältnis in den letzten Jahren zwischen dir und den Eltern? Ja, also nicht wirklich prickelnd. Wir haben uns eigentlich dauernd nur gestritten, aber es war halt wegen Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, wenn ich mal zu spät gekommen bin. Also letztendlich nicht um große, gravierende Sachen. Genau. Und diese Streitereien gibt es ja in jeder Familie. Gerade auch in dem Alter, in dem du bist, da kracht es dann ja schon mal öfters mit den Eltern. Von was lebst du? Hast du noch einen Job oder was machst du? Nee, ich mache zurzeit meinen Realabschluss nach. Schaffst du denn das jetzt unter den Bedingungen? Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Also es belastet mich wirklich sehr. Was ich dir auch noch erzählen wollte, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht, den ich jetzt bereue. Mhm. Vor 2 Tagen habe ich mich mit jemandem aus dem Internet getroffen, ja, mit 8 älteren Herren, ja, weil ich ja halt momentan so viel Geldprobleme habe, habe ich mit ihm geschlafen und ich habe dann 150 Euro dafür bekommen. Ah. Ja. Das ist natürlich übel. Ja, und wie hast du dich denn dabei und danach gefühlt? Dreckig. Und ja, Ich wollte das eigentlich. Es war eigentlich so quasi ein... Nicole, das ist jetzt ein einmaliger Ausrutscher. Das musst du mir versprechen. Ja, wenn du jetzt damit anfängst, dann habe ich große Sorge, dass du immer mehr abdriftest in einen Bereich, der nicht gut ist für dich. Ja, das ist auch ganz ehrlich meine Angst, weil ich hatte auch vorhin schon deinen Kollegen erzählt, ich habe hier zwei Mädchen kennengelernt. Mhm. Die sind am Kiffen. Ja. Und ich hatte vorher wirklich nie was mit Drogen zu tun oder sowas gehabt. Ja. Und die haben mich dann halt rausgebeten. Also die haben ganz normal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit zu, vor die Türe zu kommen, eine zu rauchen, ja, weil man hier in dem Gebäude nicht rauchen darf. Mhm. Und weil ich halt hier nicht so alleine sein will, habe ich natürlich ja gesagt. Dann bin ich halt mit vor die Tür, dann sind wir in so einem Park. Mhm. Dann haben sie sich einen Joint geraucht und haben dann natürlich gefragt, ob ich auch mal ziehen möchte. Hast du? Ja. Siehst du, so ist das Schritt für Schritt. Und ganz schnell bist du in einem Milieu, das dich aufsaugt und aus dem kommst du nur schwerlich wieder raus. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine Schule weitermachst, dass du den Realschulabschluss kriegst. Wichtig ist, dass du in einigermaßen geordnete Verhältnisse kommst, dass du eine Unterkunft hast. Das ist zwar alles erstmal vielleicht nicht so schön und du musst Nein sagen. Du musst Nein sagen, wenn dir jemand Drogen anbietet und du musst absolut Nein sagen zu dir selbst, wenn du nochmal auf die Idee kommst, ich brauche ein bisschen Kohle, ich gehe auf den Strich. Das ist nicht gut für dich. Glaubst du? Ja, ich fühle mich auch so alleine. Ist denn jetzt das Band komplett zerrissen zwischen dir und deinen Eltern? Ja, die meinten auch zu mir, die wollen gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich habe es halt nochmal übers Jugendamt versucht. Also die haben halt versucht, mit denen nochmal zu reden, ob wir uns nicht halt an einen Tisch nochmal setzen. Ja, natürlich, ja. Aber die haben total abgeblockt. Ich kann das nicht verstehen, wenn bisher nur so kleine Streitereien vorgefallen sind, dass dann deine Eltern, beide vor allen Dingen, so radikal reagieren. Ja. Ich verstehe das nicht. Verstehst du das? Das tut mir einfach weh, weil ich liebe die ja auch. Ich sehe die als meine Eltern an. Die haben mich großgezogen. Sind denn beide gleichermaßen so jetzt entschieden? Oder hast du den Eindruck, dass die Mutter vielleicht doch ein bisschen mehr so auf deiner Seite ist und die weich wird und so weiter? Also meine Mutter hört immer nur auf meinen Vater. Wie war das denn früher, als du Kind warst, bei denen? Ja, da war es eigentlich ganz anders. Es war viel schöner. Man hat wie das halt so üblich ist, Familienausflug gemacht. Ich hab noch vor Wochen, als wir auch halt allerdings nur so einen kleinen Streit hatten, habe ich einfach mal spontan in so ein Fotoalbum von uns geguckt. Einfach mal, damit wieder diese Erinnerungen hochkommen. Ja, und dann saß ich auch halt mit dem Fotoalbum im Zimmer, habe einfach angefangen zu weinen und wünsch, dass die Zeiten einfach wiederkommen. Bist du denn das einzige Kind? Nee, ich habe noch zwei Brüder. Sind die auch angenommene Kinder? Die sind die leiblichen Kinder von meinen Eltern. Ja, das hört sich jetzt alles so... Haben die leiblichen Kinder besser behandelt als dich? Ja, mein... ich habe... Ein Bruder, der ist 2 Jahre älter als ich und einer, der ist schon 29 und der halt 2 Jahre älter ist als ich, der wurde zwar schon halt in manchen Sachen bevorzugt, aber ich habe das jetzt halt nicht so. Dann haben die hatten schon 2 Kinder und haben dich dann noch adoptiert. Genau. Du weißt aber nicht warum. Nee, gar nicht. Ich weiß gar nicht. Hast du den Kontakt noch zu deinen Brüdern jetzt? Ja, zu beiden. Und was sagen die, wie erklären die sich die Situation? Also die sind halt auch sehr geschockt natürlich. Mhm. Und die meinten auch, die sind natürlich immer für mich da, egal wenn was ist, kann ich jederzeit zu denen kommen. Mein 29-jähriger Bruder, zu denen kann ich halt nicht nach Hause, weil ich mich mit der Freundin nicht so gut verstehe. Auch das noch. Ich wollte gerade sagen, vielleicht könntest du da eine Weile mal wohnen. Aber ja, das geht da nicht. Also Nicole, ich finde, du musst jetzt klaren Kopf bewahren. Die Situation ist schwierig und sehr ernst für dich. Das kann jeder verstehen. Du bist aus deinem normalen Umfeld von heute auf morgen rausgerissen worden. Du bist erst 18 Jahre alt. Und da lauern an jeder Ecke jetzt Gefahren. Du musst so schnell wie möglich sehen, dass du eine ordentliche Unterkunft bekommst. Das ist das A und O. Ich habe halt meine Zweifel, weil in so einem Wohnheim ist es ja auch Distrikt sind. Da kommt man ja auch halt sehr schnell auf die schiefe Bahn. Ja, aber es gibt auch gute Wohnheime. Ich habe hier schon so oft mit Leuten gesprochen, die in Wohnheimen gewohnt haben, die gute Erfahrungen da gemacht haben. Da sind gute Betreuer und unter Umständen auch nette Leute. Also das muss nicht unbedingt immer schlecht sein. Auf was du sonst alles noch achten solltest, das wird dir gleich noch meine Psychologin sagen. Ich bitte dich aber wirklich, ich sag's nochmal, Hände weg von den Drogen. Gerade in der jetzigen Situation könntest du wirklich Gefahr laufen, da reinzustrudeln in die ganze Angelegenheit und nie wieder das sowas machen wie mit dem Kerl. Wie alt war denn der? Das genaue Alter weiß ich nicht, so circa 45, 46. So, Nicole. Ich hoffe, dass du durch diese schwere Zeit jetzt durchkommst. Ich finde das ziemlich gemein, was deine Eltern da gemacht haben, auch wenn das nicht so gut lief. Das macht man nicht. Man schmeißt nicht eine 18-Jährige einfach so aus dem Haus raus. Ich finde das unverantwortlich. Ja. Und wenn sie sich dann auch noch weigern, mit dir in Kontakt zu treten, sie hätten es ja im Affekt machen können, aber nun ist ja schon eine Woche vergangen. Allerschlimmste daran. Bitte? Ich sag, das ist das Allerschlimmste daran, dass sie keinen Kontakt mehr zu mir haben. Hast du denn nochmal versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen? Ja, also wie gesagt, das Jugendamt hat es nochmal versucht, ob wir uns halt nicht an einen... Ja, aber du persönlich auch? Hast du angerufen nochmal oder gesimst? Über meinen Bruder. Und sie reagieren nicht? Nee, die blocken total ab. Finde ich ganz schlimm. Nicole, halt durch. Wir melden uns jetzt gleich nochmal bei dir. Meine Psychologin, die Christina. Und ich hoffe, dass es dir in ein paar Wochen, ein paar Monaten wieder viel besser geht und du deinen Abschluss machen kannst. Und dann guckst du nach vorne, okay? Okay. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Ja, danke schön. Gerne. Tschüss. Ciao. Ciao. 1.35 Uhr haben wir. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kann es sein, dass es hier sehr gruselig zugeht. Vielleicht auch lustig, aber vielleicht auch sehr gruselig, denn unser Thema heißt übersinnliche Phänomene und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon mal Geister gesehen, manchmal kann man die sehen, aber man kann sie auch erleben, also die Geister gesehen oder erlebt haben oder die eine übersinnliche Begabung haben und das auch beweisen können. Das ist ja immer die große Schwierigkeit bei der ganzen Angelegenheit und generell mit Leuten, die etwas erlebt haben, etwas Merkwürdiges, was letztendlich unerklärlich ist, was für euch unerklärlich ist. Und erzählt mir darüber. Ich bin sehr gespannt. Und sehr gespannt auf die Sendung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Also übersinnliche Phänomene heißt das Thema. Und ihr könnt euch gerne schon anmelden per Mail domian@wdr.de oder vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Jetzt weiter mit der freien Themennacht. Und hier ist Salvatore. 40 Jahre, guten Morgen. Hallihallo, Domian. Hallo Salvatore. Schön, dich zu hören. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Domian, ich habe einen Sohn, der ist 2 Jahre alt. Ja. Und habe den jetzt seit 30 Tagen nicht gesehen und muss noch fast 2 Wochen warten, bis ich ihn das erste Mal sehen darf. Und dann auch nur unter Aufsicht des Jugendamtes für 1,5 Stunden. Obwohl ich dem Kind nie etwas zuleide getan habe. Was ist die Vorgeschichte? Warum ist das so streng geregelt? Die Vorgeschichte, das ist gut. Also ich bin mit meiner Lebensgefährtin schon 5,5 Jahre zusammen. Ja. Wir haben uns oft in die Wolle gehabt, aber wir haben auch schöne Zeiten gehabt. Ich möchte sie jetzt auch nicht in die Pfanne hauen, weil ich sie wirklich noch fürchterlich lieb habe und liebe und vermisse ohne Ende. Hm. Kann man jemanden lieb haben, die einem das Kind entzieht? Frage ich mal so gleich provokant dazwischen. Immer noch, leider. Warum macht sie denn so ein Theater mit dir? Von ihr muss das doch ausgegangen sein. Wir hatten Weihnachten, zweiten Weihnachtstag. War eine Sache gewesen. Also ich muss so sagen, sie hat halt immer gesagt, wenn dir was nicht passt, kannst du deinen Koffer packen und gehen. Sie wusste genau, dass ich nicht gehen kann, weil ich sie liebe und dass ich den Kleinen liebe. Ja. Deswegen wusste sie das. Sie hatte mich eigentlich auf Deutsch gesagt, immer in der Hand. Ja. So, ich habe dir das auch mehrmals gesagt, dass du machen kannst mit mir, was du willst und dass es nicht in Ordnung ist und wir müssten da mal was ändern, Mietvertrag oder sowas mit reinnehmen. Nein. Sorgerecht, nein. Egal was, ich wollte halt Teil sein. Aber ich habe immer gemerkt, dass ich wieder letzte direkt behandelt worden bin von den Eltern, beziehungsweise nur von der Mutter. Der Vater ist wirklich ein ganz lieber Kerl. Mhm. Nur der hat leider zu viel Angst. Also sie hat von Anfang an und immer wieder klar die Macht über dich ausgeübt. Und sie wollte dir keine Macht abgeben. Mir kein bisschen. Der Kleine ist 2 Jahre alt. Wie lang? Der wird jetzt nächsten Monat 3 Jahre alt und ich darf nicht mal dabei sein. Das ist der Hammer. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? Ja, jetzt gut 30 Tage. 25. Januar ist halt die Polizei angerückt und hat mich des Hauses verwiesen und hat mich noch darauf angesprochen, dass ich kein Sorgerecht habe. Begründung, ich bin eine halbe Stunde weg gewesen mit meinem Sohn und habe ihm einen Bagger gekauft. Dadurch hat meine Lebensgefährtin, das war ja der 25. Januar, sie hat aber schon Anfang des Monats geplant gehabt, diese Beziehung zu beenden. Aber sie hat nicht mit mir geredet. Sie hat nicht gesagt, von wegen Salvatore, es ist jetzt wirklich ernst hier. Wir müssen miteinander reden, wir müssen, nein. Sie hat mit ihren Freundinnen gesprochen. Eine Freundin davon ist sogar eine Cousine von mir. Mein eigenes Fleisch und Blut, aber selbst sie wussten alle Bescheid. Aber keiner durfte mit mir reden und die haben nicht mit mir geredet. Das dann haben die halt, ja? Ja, so, erzähl weiter, dann haben die halt? Dann haben die halt nicht geredet mit mir, was ich bis heute nicht verstehe, weil ich habe es nachher rausbekommen von jemandem. Ich habe die auch angesprochen, wie gesagt, ihr hättet was sagen müssen. Ah, ja, egal, okay. An dem Tag wollte ich mit meiner Lebensgefährtin halt gerne in die Stadt fahren, was Gemeinsames machen mit dem kleinen Kind. Weil sie hatte den ganzen Monat schon nichts mehr gemeinsam gemacht. Und es tat mir weh. Ich habe dann immer wieder versucht. Bin dann auch lauter geworden, weil ich halt wirklich sowas von Traurigkeit intus habe. Wie ist das denn, und wie ist das denn gesetzlich geregelt bei dir? Wie ist das jetzt juristisch geregelt? Sie hatte Sorgerecht? Ja, weil wir nicht verheiratet sind. Genau. Wir sind nicht verheiratet. Und damals zu der Zeit war das noch nicht, dass jeder Vater sofort das Kind Sorgerecht bekommt und so weiter. Deswegen habe ich es eingelassen. Und der wichtigste Grund für mich ist, warum ich es auch nicht getan habe, weil er nicht meinen Namen trägt. Sie hat es mir damals versprochen, aber nicht gehalten, weil jemand gesagt hat zu ihr, stell dir mal vor, du trennst dich, dann trägt er da den Namen des Vaters und nicht deinen und so weiter. Sie hat sich also von Anfang an hat sie sich volle Kanne ausgetrickst. Genau. So kann man das sagen. Hast du denn, nun gibt es ja, die Welt ist ja leider voll von solchen Geschichten. Leider. Ich habe dich leider nicht verstanden. Ich sag, die Welt ist voll von solchen Geschichten, wo Frauen sich so miserabel verhalten den Vätern ihrer Kinder gegenüber. Ja, das würde ich verstehen, wenn man Gewalt anwendet. Wenn einer ja, Frau natürlich. Findet, klar, aber es gibt, aber nicht nein, es gibt unendlich viele Geschichten, wo alles in Ordnung ist, aber die Frauen eben ihre Macht ausspielen. Das sind dann bisweilen ja sehr diffizile juristische Möglichkeiten nur, die man da hat. Hast du denn einen Anwalt an deiner Seite? Ich habe einen Anwalt. Wir waren auch schon vor Gericht, weil ich diese, sie hat mir einstweilige Verfügung danach sofort beantragt, nach diesen 10 Tagen, dass diese 10 Tage, wenn die zu Ende sind, ich nicht mehr nach Hause kommen darf. Also ich bin für 10 Tage verwiesen worden. Die Gründe bis heute noch für mich, nein, geht gar nicht. Und ja, was soll ich sagen? Sie ist dann, Samstags war das gewesen, Mittwochs ist sie sofort wegen der einstweiligen Anordnung losgegangen. Montags, einen Tag bevor ich wieder nach Hause hätte gehen dürfen, kam dann der Brief mit einem Notar, das Gerichtsvollzieher, genau, und überbrachte mir den, dass ich nicht mehr nach Hause gehen darf. Eiskalt. Und sie hat dann sofort, aber in der ersten Woche, meine Möbel, meine Klamotten gepackt, in die Garage gestellt, alles abgebaut. So wie wenn sie einfach mich ausradiert hat. Ausradiert. Ich habe jetzt schon einen Hals auf die Frau, wie du mir das erzählst. Demzufolge kann ich leider nicht alles sagen. Ich habe auch viel Scheiße gebaut, Domian. Viel. Ich habe immer oftmals sie dann angebrüllt, wenn sie mir so wehgetan hat mit dem Kind. Ich habe sie angebrüllt. Ich habe sie dann gesagt, von wegen, ich mache dich fertig. Dein Vater, deine Mutter. Weil ich viele Sachen kenne, die familiär sind und die nicht für mich absolut No-Go sind. Könnte ich die wirklich fertig machen. Aber das will ich ja gar nicht. Ich verstehe nicht, wie du dann am Anfang zu mir sagen kannst, ich liebe diese Frau noch. Verstehe ich nicht. Ich kann dir das nicht erklären. Ja, ich weiß, ich kann dir das nicht erklären. Was soll sie denn noch mit dir machen? Was soll sie noch mit dir machen? Sie macht ja das Schlimmste mit dir. Nein, sie ist nicht immer so. Ja gut, aber sie ist jetzt so. Entscheidend ist, wie ja, das ist aber immer, wenn sie ihren dämlichen Scheiß Wein getrunken hat. Jeden Abend ihre scheiß halbe Flasche Wein und manchmal eine Flasche Wein. Und kannst du das beweisen? Moment. Kannst du das beweisen? Das ist doch interessant für einen Rechtsanwalt sicherlich. Ich könnte jetzt meine ganzen, weil ich die kompletten Einkäufe immer bezahlt habe, die Sachen, was halt nebenbei gelaufen sind, habe ich so ungefähr 700 bis 800 Euro in die Haushaltskasse mit beigetan. Weil sie das für das Haus ja, ist ihr Eigentum, Und sie muss halt dafür gerade stehen. So, dafür brauchte ich ja keine Miete zahlen. Sie hat die Miete sozusagen gehabt und ich habe sozusagen die ganzen Kosten. Okay, keine langen Ausflüchte. Genau. Kannst du das beweisen mit dem Wein? Ja, durch die Kassenbelege, weil ich meistens mit Karte bezahle. Weiß dein Anwalt das? Mein Anwalt, der weiß das bestimmt nicht. Der weiß es bestimmt nicht? Nein. Warum nicht? Damit kannst du sie doch packen, unter Umständen. Wenn sie besoffen abends sich um das Kind kümmert, ist das wahrscheinlich nicht im Sinne des Jugendamtes. Das ist ein Riesenaufwand. Ach, wenn du meinst, Jugendamt, das macht was überhaupt nichts. Bei uns in der Straße tanzen 2 10-jährige Mädchen nackt auf der Fensterbank rum. Das Jugendamt kümmert sich. Einen Scheißdreck machen die. Jedes Mal siehst du die 2 nackten Mädchen da auf der Fensterbank. Warum sagst du das nicht? Warum erzählst du das alles nicht deinem Anwalt? Der kann das doch viel besser beurteilen. Ich habe morgen einen Termin beim Jugendamt mit der Chefin des Jugendamtes. Ich möchte mit ihr einige Dinge besprechen, auch dass das Jugendamt halt nicht seriös ist, weil der Mann, der mich betreut vom Jugendamt, zufälligerweise ein Kollege von der anderen Freundin ist, die mich halt mit rausgeschmissen hat. Salvatore, wir können jetzt, glaube ich, auf der Basis nicht weiterreden, weil ich kann das natürlich alles überhaupt nicht beurteilen, was du sagst. Ich kann dir nur raten, als neutraler Mensch, dass du dir einen guten Anwalt suchst, dass du dem Anwalt alles sagst, was relevant ist, und dass du dich dann entsprechend von dem beraten lässt, wie du dich weiter verhalten sollst, vielleicht auch in einem Gespräch mit dem Jugendamt. Ja, das haben wir auf Gericht schon alles geklärt. Ich darf nicht bis zum Ende Juli bei ihr antanzen. Ich muss 20 Meter Abstand von ihr halten. Ich darf meinen Sohn nur unter Aufsicht des Jugendamtes sehen. In 2 Wochen heißt das erste Mal. Und dann muss ich immer 1,5 Wochen warten. Ich denke nur, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich glaube einfach, wenn man ein Kind nur unter Aufsicht des Jugendamtes sehen darf, dann muss doch schon irgendwas Heftiges vorgefallen sein, oder? Weil sie keinen Kontakt haben will. Ich habe vor Gericht gebittelt, habe ich gesagt, bitte, Andrea, lass uns das den Menschen regeln. Wir brauchen kein Gericht, wir können auch einen Schiedsrichter nehmen. Die Richterin fand das total gut, was sie gesagt hat. Mhm. Lass uns das unter Menschen regeln. Wir sind doch erwachsen. Wir sind Mama und Papa. Mhm. So, wir brauchen keine Rechtsanwälte, nichts. Du möchtest dich trennen, ist okay. Ja, was sagt sie denn darauf? Nichts. Das tut mir sehr leid, dass ich dir da wirklich nichts zu sagen kann. Das ist ja ein Kosmos, der dich da umgibt, mit dem man sich intensiv beschäftigen muss. Jeder Fall ist in dieser Thematik anders. Da muss man sich richtig reinknien. Deswegen ist mein Rat, ist die psychologische Seite, dass du da einen Beistand für dich suchst und einen juristischen Beistand. Mehr kann ich nicht machen. Außer dir jetzt auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ich habe einen Termin jedes Mal. Ich bin beim Psychiater, ich gehe da regelmäßig hin. Alle 2-3 Tage bin ich bei dem. Gut. Gespräch. Das heißt, du möchtest nicht mit meiner Psychologin sprechen? Nein, ich wollte einmal mit ihr gesprochen haben, dir das erzählt haben, weil ich ungefähr finde, wie man hier mit Männern in Deutschland umgeht. Die können machen, was sie wollen. Ich weiß. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Man ist da so machtlos als Außenstehender, da was Kluges zu haben. Ja, aber das darf nicht sein. Warum wehrt man sich nicht? Warum wehrt sich keiner? Mhm. Ganz Deutschland sind so viele, weiß ich, 200.000 mehr Väter, die ihre Kinder nicht sehen. Mhm. Es hat sich ja schon ein bisschen verbessert, die Situation in den letzten Jahren, aber da ist noch viel, viel im Argen. Insofern nehmen wir deinen Aufruf mal als Protest gegen die Situation im Allgemeinen, ja. Und dann haben wir dir hier eine Stimme gegeben. Dann hat das zumindest in dieser Richtung einen Wert und einen Sinn. Ja. Wenn wir dir auch schon nicht wirklich weiterhelfen können. Lieber Salvatore, ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du dein Kind regelmäßiger sehen kannst und dass alles auch im Sinn des Kindes verläuft. Und ja, danke. Ich hoffe, dass ich bald eine Antwort habe, warum ja, genau, brauchen wir genau, diese Antwort. Ja. Um abschließen zu können, alleine dafür. Ja. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Danke, Domian. Viel Glück. Tschüss. Ciao. Danke, ciao. Bruno, 56. Guten Morgen, Bruno. Guten Morgen, Domian. Hallo, Bruno. Um was geht's bei dir? Ja, ich war mit meiner Lebensgefährtin zusammen 5 Jahre. Ja. Und also ich bin Ostholstein, also von Ostsee, ja. Und habe 33 Jahre oben bei Aachen gewohnt. Mhm. Und wir wollten also zusammen an die Ostsee ziehen wieder. Mhm. In deine Heimat. Und ja, genau. Mhm. Und ja, ich hatte meine Möbel schon gepackt und alles. Sie wollte dann nachkommen. und bin morgens noch nachts zu ihr gefahren, hab dann mich auf den Parkplatz gestellt und hab da die Nacht verbracht. Mhm. Bin dann morgens zu ihr, hab sie auch also angerufen, die Nummer, die sie hatte. Und es nahm keiner ab, ich bin ums Haus gelaufen, machte auch keiner auf, nichts. Mhm. Bin zum Nachbarn, hab den Schlüssel geholt und da lag sie tot im Bett. Oh. Gott, wie tragisch. Hm? Am Tag des Umzuges. Ja. Ach Gott. Was war denn? Man sagte mir. Was war denn passiert? Ja, man sagte mir Herzstillstand. Obwohl ich es irgendwie nicht glauben kann, weil die war also topfit. Hast du irgendeine andere Vermutung? Ich weiß es nicht. Also. Ich meine, das kann natürlich sein, das gibt es ja als Todesursache durchaus. Ja, ja. Wie alt war deine Freundin oder Bekannte? 54. Ja. Gott, ist das tragisch. Ihr habt wahrscheinlich am Abend dann noch alles beraten, wie man nun vorgeht und was zu tun ist. Und ja, wir hatten sie auch telefoniert. Naja, und sie war gefallen, sagte sie zu mir. Was hat sie gesagt? Aber sie war gefallen. Also alles in Ordnung. Ja, aber sie sagte zu mir, es war alles in Ordnung gewesen. Mhm. Und ihr Mann ist Arzt. Also sie waren verheiratet. Mhm. Und ich habe sie also sofort geholt. Und da hat er einen Kollegen geholt, dann durften die keinen Totenschein ausstellen, weil sie eine Beule hatte. Dann kam die Polizei, dann kam die Kripo. Ja, dann wurde sie abtransportiert. Ja, und ich bin dann mit meinem Möbelwagen noch bis nach Trabmünde gefahren. Ist das schrecklich und traurig und tragisch? Ja. In welchem Gefühl bist du denn da zurückgefahren? Bitte? In welchem Gefühl bist du denn da zurückgefahren? Also ich würde sagen, gar kein Gefühl. Im Schock warst du da. Ich weiß nicht, wie ich angekommen bin, ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin, gar nicht wirklich. Ja. 5 Jahre zusammen, das ist eine sehr lange Zeit, da ist man sehr vertraut miteinander und plante dann eine gemeinsame Zukunft und dann sowas. Mhm, ja. Und dann bin ich komplett abgestürzt. Also. Wie lange liegt das jetzt zurück? 1,5 Jahre jetzt. Mhm. Was heißt, du bist komplett abgestürzt? Ja, also körperlich und finanziell, also ich war komplett am Boden. Mhm. Wie war denn das dann damals? Sie war verstorben, du bist wieder zurückgefahren in die Ostsee. Mhm. Wer hat sich denn dann um die Beerdigung zum Beispiel gekümmert? Das war ihr Mann und die Söhne. Mhm. Und du warst da? Nein, ich durfte es nicht. Du durftest das nicht? Nein, ich durfte nicht. Warum nicht? Sie hat auch eine Seebestattung bekommen. Das wollte sie allerdings auch. Das heißt, bei dir sogar um die Ecke? Nein, in Holland oben. Ach so, auf der Nordsee. Mhm. Ja. Wieso durftest du nicht dabei sein? Ich weiß es nicht. Wie war denn das Verhältnis zu den Söhnen gewesen in den 5 Jahren? Ach, eigentlich ganz gut. Aber wie kann man denn dann einem Freund, einem Geliebten, einem Partner verbieten, dabei zu sein? Wer hat es dir denn konkret verboten? Der Mann? Ja, die haben sich einfach beerdigt. Also es war eine Feier und da habe ich gesagt, da komme ich nicht hin, wenn, dann komme ich zur Beerdigung. Mhm. Weil auf der Feier wird nur gelogen. Das wusste ich also von vornherein. Achso, da waren die beleidigt, dass du nicht zur Feier gekommen bist. Nimm mich an. Achso. Das heißt, du hast dich gar nicht von deiner Freundin richtig verabschieden können? Nein. Bist du jemals nochmal dorthin gefahren, wo sie gewohnt hat? Nein. Das heißt, das letzte Mal war der Tag, als du sie tot gefunden hast? Ja, ja. Und dann nie wieder? Nein. Und ich fahre, also wenn ich heute so an der Ostsee lang fahre oder so, wo ich auch mit ihr war, also ich, jedes Auto, was ich mir entgegenkommt, gucke ich die Autonummer nach. Ob es ihre Nummer ist oder so. Oder wo wir waren, Cafés und so. Also du guckst auf die Nummer, ob das die Nummer ist, woher sie kommt, aus Aachen. Von ihrem Auto, ob ich die Nummer sehe. Ach so. Aber warum solltest du die Nummer von ihrem Auto sehen? Ja, ich dachte ja, ich komme da nicht klar mit. Ach so, weil du bildest dir das so ein. Du das sind so Gedanken, die dich umtreiben. Ja. Ja, verstehe. Mhm. Du hast gesagt, Absturz finanziell. Warum finanziell? Ich war also gar nicht in der Lage, überhaupt was zu machen. Mhm. Also ich bin also hier nur rumgelaufen. Zu machen heißt, du warst nicht in der Lage zu arbeiten? Auch, ja. Warst du zu der Zeit in einem festen Berufsverhältnis? Nein, ich war damals in Aachen, war ich selbstständig. Mhm. Und ich wollte mich hier auch selbstständig machen. Wie geht es dir denn materiell heute? Ja, ein bisschen besser jetzt. Ja, aber du hast nicht den Tod und den Schock verwunden? Nein. Das ist ja auch wirklich ein ungeheurer Schock, das muss ich auch sagen. Und wenn das dann auch noch dann so geendet hat, so unglücklich mit, dass man nicht feiert. Dann bin ich auch zu meinem Arzt gegangen, meinen neuen Arzt, den ich hier habe. Mhm. Der hat gesagt, also das dauert 2 Jahre. Und ich sollte zum Psychologen gehen. Mhm. Aber da Termine dauern ein halbes Jahr bis zum Jahr hin. Dann hatte ich einen gefunden, aber hatte das Gefühl, also der brauchte mehr Hilfe wie ich. Mhm. Also das war also gar nichts. Das war's dann auch mit psychologischer Hilfe. Mhm. Bist du viel alleine? Ja. Ja. Du bist viel alleine und drehst dich im Kreis und denkst immer wieder an die Sachen, denkst an eure Zeiten, wenn du oben rumfährst, denkst du, wo ihr überall wart und was ihr gemeinsam erlebt habt und so weiter. Ja, genau. Das ist eine Trauerspirale, die du durchbrechen musst. Da musst du raus. Sonst zerfrisst es dich. Ich versuch's ja mal, es klappt nicht. Na, da muss das geschehen. Nicht. Also ich finde, du musst nochmal den Anlauf bei einem Psychologen machen. Mhm. Darüber hinaus möchte ich dir aber auch raten, wir sind ja auch gleich dann gerne behilflich mit diversen Adressen, dass du vielleicht in Trauergruppen gehst. Also, dass du dich mit Leuten zusammensetzt, die auch einen Trauerfall erlebt haben. Ja. Das kann man versuchen. Daraus entstehen oftmals gute Gespräche, sogar gute Verbindungen, gar Freundschaften. Dass man aus seinem Hamsterrad, in dem man drin ist, einfach herauskommt. Das haben wir eine Möglichkeit. So, wir werden dich jetzt mal zurückrufen, Bruno, und gucken, was wir dir anbieten können. Auf jeden Fall musst du was unternehmen, finde ich, damit du aus dem Kreislauf rauskommst. Ja. Ich wünsche dir viel Glück, viel Kraft und ich hoffe, dass wir dir gleich noch ein bisschen weiterhelfen können. Alles klar. Alles Gute, Bruno. Ich bedanke mich. Jo, tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist Leonard, 36. Guten Morgen, Leonard. Hallo? Guten Morgen, hi. Ja, guten Morgen, Leonard. Bitte den Ton ganz abstellen vom Radio oder vom Fernsehen. Ach so, vom Fernsehen, alles klar, ich. Ja, okay. Um was geht's? Es geht um Folgendes. Ich habe mich geoutet. Als was? Als schwuler Homosexuell. Mhm. Wo hast du dich geoutet? In einer Diskothek. Mhm. Wie hast du das gemacht? Das war nicht so prima. Weil ich war vorher mit meinen Eltern essen. Ja. Mit meinem Freund, das war mein Geburtstag. Und dann wollten wir nach Hause gehen und dann wollten wir noch einen Absacker trinken. Also mit deinem Freund, habe ich das richtig verstanden? Richtig, mit meinem Freund. Deinem Partner? Genau, richtig. Und meinen Eltern. Wussten die Eltern schon, dass es dein Freund ist? Nein. Einfach nur als normalen Freund vorgestellt, als Kumpel. Ja, okay. Und man muss auch vor eins sagen, ich bin auch verheiratet, 2 Kinder. Du hast 2 Kinder, ich verstehe dich nicht gut, du hast 2 Kinder. Genau, richtig. Ja. Und verheiratet war ich. Mhm. Hab aber 2 Kinder. So, dann bist du mit deinem Freund nach diesem Geburtstagsessen. Genau, mit meinen Eltern wollte man nach Hause fahren. Aber. Und da ist ein Bistro-Diskothek. Mhm. Da wollte man einen Absacker noch trinken. Mhm. Ja, und dann habe ich mir gedacht, packe ich mir mal den Mut und nehme das Mikrofon, habe den DJ angesprochen, dann hat er, ja klar, kannst du gerne machen. Dann habe ich mich geoutet. Mhm. So, und das, weil man sagt immer so, in Diskothek und so, wenn der Land voll ist, jeder gibt dir den Mut und die Stimmung, weil meine Eltern sehr konservativ sind. Wie viele Leute waren denn in diesem Laden? Das ist keine große Diskothek, da waren 40, 50 Leute waren das nur. Da hast du gesagt, liebe Leute, ich möchte euch sagen, dass ich schwul bin und das war's? Genau, ich möchte mich gerne hier outen, dass ich schwul bin. Mhm. Und alle haben gejubelt und geschrien, super, klasse. Ja, und meine Eltern waren auch sehr überrascht, erstmal so vom Augenblick her, so wie ich die einschätzen konnte. Mhm. Aber danach haben sie uns umarmt und alles, das war gut. Aber jetzt kommt ein großes Aber. Eben, dann bin ich auf Toilette gegangen und dann wurde ich zusammengeschlagen. Von wem? Kann ich nicht sagen, weil das sind ja so Pissoirs. drum hingeht, dann kam Schlag von hinten und dann lag ich auf dem Boden und wurde in mir reingetreten. Nasenbeinbruch, Rippenbrüche und gesagt, so richtig schwulen Säure brauchen wir hier nicht. Das ist ja krass, das ist ja schrecklich. Ja, Polizei wurde gerufen, Augenzeugen, das ist ja furchtbar. Haben selber nichts gesehen. Tut mir sehr leid für dich. Allerdings muss ich dir auch sagen, ich verstehe auch nicht diese Aktion. Das ist doch ein bisschen albern, da in der Diskothek zu sagen, hier, ich bin jetzt schwul und da so ein Show. Ich auch zeigen möchte, dass ich dazu stehe. Ja, na gut, sicher, aber man muss es ja dann auch nicht so. Aber das entschuldigt natürlich, erklärt natürlich nicht, was da passiert ist. Das ist ja grauenhaft, dass das in Deutschland passiert. Weil ich sag mal, ist das auf dem Land passiert oder in der Stadt? In der Stadt. In der Stadt, unglaublich. In der Stadt. Nicht in Köln, sondern in Düsseldorf. Ist ja unglaublich, Leonard. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass du wieder einigermaßen fit bist. Ja, ich bin jetzt gestern wieder aus dem Krankenhaus rausgekommen. Mann. Dann wünsche ich dir alles Gute. Die Sendung ist gleich rum. Und, ja, hab ich schon gehört. Genieß dein schwules Leben. Alles Gute wünsche ich dir. Nee, mal vielen Dank und mach weiter so, ne? Dankeschön, Leonard. Tschüss. Ciao. Super schön. Tschüss. In der Technik ist heute Nacht Valentin Kirchner. Morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Radio, das Live, ein Uhr, wieder fahren sind. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.